Vorschlagsnoten, die uns geläufigen Kanzwaras als sich berührende Noten, finden wir in der Literatur mit der äquivalenten Bedeutung in Hindi häufig bezeichnet als Spars Swars. Für den Gesang und das Instrumentalspiel gibt es drei verschiedene Ausführungsformen von Spars Swars. Als Meend, in der schnellen Ausführung als Gazit, ein flinkes, kurzes Glissando. Diese Ornamentik liegt klanglich sehr nahe zum gesanglichen Ausdruck. Als Spars, eine spezielle Spieltechnik auf einem Saiteninstrument. Das Springen von einem Ton zum nächstliegenden mit einem einmaligen Anschlagen der Saite. Die Noten werden immer aufsteigend gespielt. Oder als Krintan, das Pendant zum Spars. Der Notenverlauf ist absteigend. Die nachfolgende Note erklingt ohne ein zweites Anschlagen durch ein seitwärts gerichtetes Abgreifen der Spielhand. Damit entsteht ein leicht metallischer Klang, der so nicht von einer Gesangsstimme erzeugt werden kann. Zu den heute populärsten Ragas gehört der Morgenraga Ahir Bhairav. Buddhadev das Gupta ist der Meister auf der Sarod, ein bundloses Saiteninstrument ausgestattet mit metallbeschlagenem Griffbrett, dem Pendant zur Sitar. Das Gupta präsentiert uns die Ausführungen von Spars und Krittan im Übergang des Einführungsteils, dem Alap, zum rhythmisch betonten mittleren Teil, Jala, in einem 16er Beat, Tental. Die CD Buddhadev das Gupta Morning Concert wurde 1990 bei Raga Records veröffentlicht. Thank you. bisherigen Hörbeispiele im indischen Gesang und Instrumentalspiel konnten vielleicht ein wenig vermitteln, dass die Ornamentik der indischen Ragas, insbesondere die Gestaltung im Instrumentalspiel, auf die bestmögliche Interpretation der menschlichen Stimme zielt. Sie wird selbst im indischen Verständnis als das perfekte Instrument für den emotionalen Ausdruck Rasa verstanden. Auch die indischen Blasinstrumente zielen auf diese Stimmimitation, wie das südindische Nadaswaram, die Bansuri, eine Bambusflöte oder die nordindische Shenai, ein Oboe-ähnliches Instrument mit nasalem Klang, das traditionell zu Hochzeiten gespielt wird und Einzug in die indische Klassik gefunden hat. Genau dieses Instrument soll als Abschluss unserer Sendung zur Klangsprache kommen, in einem Chakalpandi, in einem Duett mit dem uns bekannten Sitarspieler Manilal Nag. Die Shenai bläst der Altmeister Ustad Ali Ahmed Hussein Khan. Dieser Maestro ist für seinen innovativen Stil und der Erneuerung der Shenai bekannt. Ein anspruchsvolles Instrument, das nur von wenigen Musikern beherrscht wird. Mit dem Spätabendraga Desh, der auch als saisonaler Raga zur Monsunzeit gespielt wird, erfahren wir alle Nuancen der Alankas. Im schnellen Hauptteil Gat. Auf der Tabla begleitet wieder Subhen Chatterjee. Die Aufnahme wurde 2005 bei Rhyme Records veröffentlicht.